Wien 2, Untere Augartenstraße 32. Wohnung von Familie Knoller. Mein Vater wurde im früheren Österreich-Ungarn in einer Stadt namens Dünnow geboren und meine Mutter in Lemberg, Lwów. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde dieser Teil des Landes ein Teil von Polen. Ich weiß, dass Vater im Ersten Weltkrieg in der österreichischen Armee war, weil er mir einmal ein Foto von sich in Offiziersuniform auf einem Pferd sitzend gezeigt hat. Ich erinnere mich auch, dass er uns manchmal einen Säbel gezeigt hat, den er von Zeit zu Zeit reinigte. Mein Vater war Buchhalter für eine Großhandelsfirma in der inneren Stadt. Vater war mit uns Buben sehr streng, aber nichtsdestoweniger war er Wachs in den Händen unserer Mutter. Er konnte ihr nichts abschlagen. Wann immer wir Buben ein Problem hatten, gingen wir zu unserer Mutter. Sie konnte Vater von ziemlich allem überzeugen, was mit ihren Söhnen zu tun hatte. Mutter liebte die Musik, und oft konnten wir Mama im Haus leise pfeifen oder singen hören. Wenn die Brüder Knoller auf der Bühne oder zu Hause spielten, hatte sie immer Tränen der Rührung in den Augen. Das Leben in Wien war wundervoll, bevor die Nazis Österreich annektierten. Freddy Knoller. Freddy Knollers Eltern Maria, geboren am 5.8.1885, und David, geboren am 3.1.1882, wurden 1942 nach Theresienstadt deportiert und 1944 in Auschwitz ermordet. Die drei Söhne konnten sie retten, indem sie sie ins Ausland schickten. Nur Erich konnte legal in die USA reisen, Otto und Freddy gingen illegal über die Grenze. Freddy kam zuerst nach Belgien. Nach dem Einmarsch der Deutschen flüchtete er nach Frankreich. In Paris gab er sich als Elsässer aus und arbeitete als Fremdenführer für deutsche Soldaten. Als das zu gefährlich wurde, ging er in den Untergrund und schloss sich der Résistance an. Ein Mädchen verriet ihn aus enttäuschter Liebe und die französische Polizei übergab ihn, nachdem sie ihn gefoltert hatte, der Gestapo. Über Drancy kam er nach Auschwitz und von dort ins Außenlager Buna-Monowitz, wo er die Schwerarbeit nur dank der Hilfe des Arztes Dr. Robert Weitz überlebte. Er machte den Todesmarsch nach Dora-Mittelbau mit und auch den von da nach Bergen-Belsen. Dort wurde er von britischen Truppen befreit. Nach dem Krieg ging er zuerst in die USA und dann nach England. Erst nach 30 Jahren konnte er über seine Erfahrungen sprechen. 2002 veröffentlichte er seine Erinnerungen. Desperate Journey, Vienna, Paris, Auschwitz.